Zum 19. Jahrestag der Wahl des Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas fanden am 8. Oktober auf den Tanzflächen in der Hauptstadt, wie vor der Pyongyanger Sporthalle und dem Triumphbogen, sowie in allen Orten der Republik die Bälle der Jugend und Studenten statt.